bis zum großen Erwachen, wobei ihnen dieses Buch hoffentlich helfen wird. Und so funktioniert es. Wir Menschen verfügen über ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Die meisten von uns kennen nur ihr Bewusstsein, weil dort alle Informationen bewusst verarbeitet werden. Dort finden Erkenntnisse statt. Dort urteilen, analysieren und kritisieren wir. Dort steigern wir uns in Dinge hinein, machen uns Sorgen, dass unsere Ohren zu groß seien und entscheiden uns, ein für allemal nichts Frittiertes mehr zu essen. Dort verstehen wir, dass 2 plus 2 4 ergibt und versuchen uns daran zu erinnern, wo wir den verdammten Autoschlüssel hingelegt haben. Das Bewusstsein ist ein unermüdlicher Streber und springt ständig von einem tollen Gedanken zum nächsten. Eine Pause macht es nur, wenn wir schlafen. Sobald wir die Augen öffnen, geht es wieder los. Voll entwickelt ist das Bewusstsein, auch als Stirn- oder Frontallappen bekannt, erst im Laufe der Pubertät. Unser Unterbewusstsein hingegen ist jener Teil unseres Gehirns, der nicht analytisch arbeitet. Er ist schon bei der Geburt voll entwickelt und für Gefühle, Instinkte und ohrenbetäubende Wutausbrüche mitten im Supermarkt vor dem Süßigkeitenregal zuständig. Außerdem speichern wir dort die frühen, von außen an uns herangetragenen Informationen ab. Das Unterbewusstsein glaubt alles, weil es keinen Filter hat. Es kann nicht zwischen wahr und unwahr unterscheiden. Wenn unsere Eltern uns erzählen, dass niemand in der Familie in der Lage sei, ordentlich Knete zu verdienen, glauben wir ihnen. Wenn sie uns vorleben, dass Eheleben heißt, sich gegenseitig ins Gesicht zu schlagen, glauben wir auch das. Wir glauben ihnen, wenn sie uns erzählen, dass ein dicker Mann in einem roten Anzug in unseren Kamin klettert und uns Geschenke bringt. Warum sollten wir dann nicht auch den ganzen anderen Müll glauben, den sie uns einimpfen? Unser Unterbewusstsein ist wie ein kleines Kind, das es nicht besser weiß. Es nimmt, und das ist kein Zufall, die meisten Informationen auf, wenn wir klein sind und es nicht besser wissen. Denn die Frontallappen, die Bewusstseinsbereiche unseres Gehirns, sind noch nicht vollständig ausgebildet. Wir erfassen Informationen über Worte, Lächeln, gerunzelte Stirnen, Seufzer, hochgezogene Augenbrauen, Tränen, Gelächter. Von allen Personen in unserer Umgebung. Nur haben wir nicht die geringste Möglichkeit, sie zu filtern. Wir speichern sie in unserem leicht formbaren kleinen Unterbewusstsein als Wahrheiten ab. Dort werden sie zu Überzeugungen, die ungestört und unanalysiert vor sich hin dümpeln, bis wir Jahrzehnte später flennend auf der Couch eines Therapeuten liegen. Oder zum wiederholten Mal in der Entzugsklinik einchecken. Was zum Teufel stimmt eigentlich nicht mit mir? Ich kann Ihnen praktisch garantieren, dass die Antwort auf diese verzweifelte Frage fast immer in einer dämlichen, einschränkenden und falschen unterbewussten Überzeugung zu finden ist. Sie haben das alles mit sich herumgeschleppt, ohne es auch nur zu merken. Und das bedeutet, dass es sehr wichtig ist, es jetzt zu verstehen. Wiederholen wir das nochmal, ja? Erstens. Unser Unterbewusstsein enthält die Blaupause für unser Leben. Es hat die Fäden in der Hand. Und zwar auf der Grundlage der ungefilterten Informationen, die es gesammelt hat, als wir ein Kind waren. Das Ganze nennen wir dann Überzeugungen. Zweitens. Wir haben größtenteils keinen blassen Schimmer von diesen unterbewussten Überzeugungen, die unser Leben steuern. Drittens. Wenn sich unser Bewusstsein endlich entwickelt und die Arbeit aufgenommen hat, wird es, ganz egal wie groß, klug und wichtigtuerisch es auch daherkommt, immer noch von den alten Überzeugungen gelenkt, die im Unterbewusstsein stecken. Unser Bewusstsein denkt, es sei der Chef. Ist es aber nicht. Unser Unterbewusstsein denkt gar nicht. Ist aber der Chef. Aus diesem Grund stolpern so viele von uns etwas wirr durchs Leben und machen alles, was ihnen das Bewusstsein vorschreibt. Und dann wundern wir uns, warum es mit dem tollen Leben, das wir uns wünschen, irgendwie nicht klappt. Sagen wir mal, Sie sind mit einem Vater aufgewachsen, der finanziell immer zu kämpfen hatte. Mit einem, der zu Hause gegen Möbel trat und dabei murrte, dass das Geld nicht auf Bäumen wächst. Mit einem, der Sie vernachlässigte, weil er immer unterwegs war, um mehr Geld zu verdienen. Meist allerdings ohne Erfolg. Ihr Unterbewusstsein nahm das sofort für bare Münze und könnte folgende Überzeugungen angelegt haben. Geld gleich Kampf. Geld ist unerreichbar. Geld ist daran schuld, dass mein Vater nicht für mich da war. Geld ist blöd und verursacht Leid. Schnitt. Kommen wir zu Ihnen als Erwachsener, der im bewussten Teil seines Denkens nichts lieber machen würde, als ordentlich Moneten zu scheffeln. Blöd nur, dass Sie unterbewusst einen Argwohn gegenüber Geld hegen. Sie halten es für unerreichbar und befürchten, von einer geliebten Person im Stich gelassen zu werden, sobald Sie richtig Asche machen. Diese unterbewussten Überzeugungen spiegeln sich in Ihrem Leben wider. Sie bleiben arm. Egal, wie sehr Sie sich auf der Ebene Ihres Bewusstseins auch um Wohlstand bemühen. Könnte auch sein, dass Sie wiederholt gutes Geld verdienen, es dann aber immer wieder verlieren. Vielleicht, um nicht im Stich gelassen zu werden. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl anderer frustrierender Spielarten. Egal, was Sie sich wünschen. Wenn Sie unterbewusst glauben, dass dieser Wunsch Leid verursachen könnte oder für Sie unerreichbar ist, werden Sie A. nicht zulassen, dass er sich erfüllt, oder B. zulassen, dass er sich erfüllt, sich dann aber fertig machen und alles wieder verlieren.